aber es werden doch wohl, so wie ich es jetzt sehe, Liebesbriefe gewesen sein. Denn schließlich kamen die Ferien, die erst gar nicht kommen wollten, und da war es wie auf Verabredung, dass wir uns nicht vor den anderen wiedersahen. Es war schon voller Sommer, und da war Abelone, schöne, schöne Abelone. Ich will's nie vergessen, wie das war, wenn du mich anschautest. Ich will nichts erzählen von dir, Abelone, weil mit dem Sagen nur Unrecht geschieht. Es gibt Teppiche hier, Abelone, Wandteppiche. Ich bilde mir ein, du bist da. 6 Teppiche sind's. Komm, lass uns langsam vorübergehen. Aber erst tritt zurück und sieh alle zugleich. Wie ruhig sie sind, nicht? Da ist immer diese ovale blaue Insel. Nur dort im letzten Teppich steigt die Insel ein wenig auf, als ob sie leichter geworden sei. Sie trägt immer eine Gestalt, eine Frau in verschiedener Tracht, aber immer dieselbe. Und immer sind die wappentragenden Tiere da, groß, mit auf der Insel, mit in der Handlung. Links ein Löwe und rechts hell das Einhorn. Sie halten die gleichen Banner, die hoch über ihnen zeigen, 3 silberne Monde, steigend in blauer Binde auf rotem Feld. Hast du gesehen? Ein Zelt ist errichtet, aus blauem Damast und goldgeflammt. Und hast du den Spruch entdeckt, auf dem Zeltrand, oben? Da steht: A mon seul désir. Neuer Abschnitt. Aber nun, da so vieles anders wird, ist es nicht an uns, uns zu verändern? Wir sind verdorben vom leichten Genuss, wie alle Dilettanten, und stehen im Geruch der Meisterschaft. Wie aber, wenn wir unsere Erfolge verachteten, wie wenn wir ganz von vorne begännen, die Arbeit der Liebe zu lernen, die immer für uns getan worden ist. Wie wenn wir hingingen und Anfänger würden, nun, da sich vieles verändert. Neuer Abschnitt. Nun weiß ich auch, wie es war, wenn Maman die kleinen Spitzenstücke aufrollte. Wollen wir sie sehen, Malte? Sagte sie. Am reichsten an beinahe unfassbaren Erfahrungen waren aber doch die Geburtstage. Man wusste ja schon, dass das Leben sich darin gefiel, keine Unterschiede zu machen. Aber zu diesem Tage stand man mit einem Recht auf Freude auf, an dem nicht zu zweifeln war. Dann aber kommen auf einmal jene merkwürdigen Geburtstage, da man im Bewusstsein dieses Rechtes völlig befestigt, die anderen unsicher werden sieht. Aber kaum ist man wach, so ruft jemand draußen, die Torte sei noch nicht da. Oder man hört, dass etwas zerbricht, während nebenan der Geschenktisch geordnet wird. Oder es kommt jemand herein und lässt die Türe offen und man sieht alles, ehe man es hätte sehen dürfen. Das ist der Augenblick, wo etwas wie eine Operation an einem geschieht. Ein kurzer, wahnsinnig schmerzhafter Eingriff. Aber die Hand, die ihn tut, ist geübt und fest. Es ist gleich vorbei. Und kaum ist es überstanden, so denkt man nicht mehr an sich. Es gilt, den Geburtstag zu retten, die anderen zu beobachten, ihren Fehlern zuvorzukommen, sie in ihrer Einbildung zu bestärken, dass sie alles trefflich bewältigen. Sie machen es einem nicht leicht. Es erweist sich, dass sie von einer beispiellosen Ungeschicklichkeit sind, beinahe stupide. Sie bringen es zu Wege, mit irgendwelchen Paketen hereinzukommen, die für andere Leute bestimmt sind. Man läuft ihnen entgegen und muss hernach tun, als lief man überhaupt in der Stube herum, um sich Bewegung zu schaffen, auf nichts Bestimmtes zu.

Sie denken im Grunde nur daran, sobald es sich irgend tun lässt, hinunterzuspringen, zu rollen und zu blechern. Wo kämen sonst alle diese sogenannten Zerstreuungen her und der Lärm, den sie verursachen? Die Dinge sehen das nun schon seit Jahrhunderten an. Es ist kein Wunder, wenn sie verdorben sind, wenn sie den Geschmack verlieren an ihrem natürlichen stillen Zweck und das Dasein so ausnutzen möchten, wie sie es rings um sich ausgenutzt sehen. Sie machen Versuche, sich ihren Anwendungen zu entziehen. Sie werden unlustig und nachlässig, und die Leute sind gar nicht erstaunt, wenn sie sie auf einer Ausschweifung ertappen. Sie kennen das so gut von sich selbst. Sie ärgern sich, weil sie die Stärkeren sind, weil sie mehr Recht auf Abwechslung zu haben meinen, weil sie sich nachgeäfft fühlen. Aber sie lassen die Sache gehen, wie sie sich selber gehen lassen. Wo aber einer ist, der sich zusammennimmt, ein Einsamer etwa, der so recht rund auf sich beruhen wollte Tag und Nacht, da fordert er geradezu den Widerspruch, den Hohn, den Hass der entarteten Geräte heraus, die in ihrem argen Gewissen nicht mehr vertragen können, dass etwas sich zusammenhält und nach seinem Sinne strebt. Da verbinden sie sich, um ihn zu stören, zu schrecken, zu beirren, und wissen, dass sie es können. Da fangen sie einander zuzwinkernd die Verführung an, die dann ins Unermessene weiter wächst. Und alle Wesen und Gott selber hinreißt gegen den einen, der vielleicht übersteht, den Heiligen. Neuer Abschnitt. Wenn man von den Einsamen spricht, setzt man immer zu viel voraus. Man meint, die Leute wüssten, um was es sich handelt. Nein, sie wissen es nicht. Sie haben nie einen Einsamen gesehen. Sie haben ihn nur gehasst, ohne ihn zu kennen. Sie sind seine Nachbarn gewesen, die ihn aufbrauchten, und die Stimmen im Nebenzimmer, die ihn versuchten. Sie haben die Dinge aufgereizt gegen ihn, dass sie lärmten und ihn übertönten. Die Kinder, sie verbanden sich wieder ihn, da er zart und ein Kind war, und mit jedem Wachsen wuchs er gegen die Erwachsenen an. Sie spürten ihn auf in seinem Versteck wie ein jagdbares Tier, und seine lange Jugend war ohne Schonzeit. Und wenn er sich nicht erschöpfen ließ und davonkam, so schrien sie über das, was von ihm ausging, und nannten es hässlich und verdächtigten es. Und hörte er nicht drauf, so wurden sie deutlicher und aßen ihm sein Essen weg und atmeten ihm seine Luft aus und spien in seine Armut, dass sie ihm widerwärtig würde. Sie brachten Verruf über ihn wie über einen Ansteckenden und warfen ihm Steine nach, damit er sich rascher entfernte. Und sie hatten recht in ihrem alten Instinkt, denn er war wirklich ihr Feind. Aber dann, wenn er nicht aufsah, besannen sie sich. Sie ahnten, dass sie ihm mit alledem seinen Willen taten, dass sie ihn in seinem Alleinsein bestärkten und ihm halfen, sich abzuscheiden von ihnen für immer. Und nun schlugen sie um und wandten das Letzte an, das Äußerste, den anderen Widerstand, den Ruhm. Und bei diesem Lärmen blickte fast jeder auf und wurde zerstreut. Neuer Abschnitt. Diese Nacht ist mir das kleine grüne Buch wieder eingefallen, das ich als Knabe einmal besessen haben muss. Und ich weiß nicht, warum ich mir einbilde, dass es von Mathilde Brahe stammte. Das Grün des Einbandes bedeutete etwas. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das ganze Buch gelesen habe. Es war nicht sehr stark, aber es standen eine Menge Geschichten drin. Ich erinnere nur noch zwei. Das Ende des Krischer Otrepjow und Karls des kühnen Untergang. Aber nun, bitte, einen Erzähler. Neuer Abschnitt. In der Kindheit kam mir das Lesen vor wie ein Beruf. Was ich später so oft empfunden habe, das ahnte ich damals irgendwie voraus.